Ihr hört den Sunday Service zu Empfang in Hamburg beim freien Senderkombinat. Eben gerade hörten wir Beat Spacek mit seinem Song If You're My Chalice und das Ganze vom Album Modern Streets, erschien auf Ninja Tune, dem Qualitätslabel aus London. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde natürlich wie gewohnt mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Ein paar Dinge habe ich für euch rausgesucht, die sicherlich sehr, sehr beachtenswert sind. Los geht's in Astra-Stube am Dienstag, den 10. den 10. Februar, spielt eine Band namens Kanu, die wir hier hören, mit ihrem Song Egocentric. To show. shut my mouth and leave it like it is. Egocentric, das war ein Song von Kainu. Die haben gerade ganz brandfrisch eine Platte namens Centillion veröffentlicht und stellen das Ganze live vor am Dienstag, den 10. Februar in der Astra-Stube. Am gleichen Tag spielt Jamie T. aus England im Mojo Club. Das Konzert sollte ursprünglich schon im, ich glaube, Dezember stattfinden, wurde damals kurzfristig abgesagt. Jetzt gibt es den Nachholtermin und das Konzert ist ausverkauft. Also Jamie T. im Mojo. Wer keine Karten mehr hat, hat Pech gehabt. Am gleichen Tag spielt Elephant im Übel und Gefährlich. Die Dame soll vor allen Dingen live ziemlich großartig sein. Ich kenne sie nicht, habe auch noch nichts von ihr irgendwie auf Tonträger mal gehört. Aber alle reden davon, die Spatzen pfeifen jetzt von den Dächern, vielleicht ja auch mal eine Idee dahin zu gehen, ohne was hier in der Sendung gehört zu haben. Und dann in der Molotow Bar am Dienstag spielen Twin Peaks. Twin Peaks sind eine Band aus den USA, 4 Boys, gerade mal Anfang 20, die sich benannt haben nach dieser Fernsehserie von David Lynch, die aber gar nichts zu tun haben mit dieser Düsterheit und dieser anmutigen Stimmung, die es dort vielleicht gibt. Hier geht es eher ganz klassischen, weiß ich nicht, Pop-Rock irgendwie. Making Breakfast hören wir hier von Twin Peaks von ihrem aktuellen Album Wild Onion. Breakfast, das waren Twin Peaks, deren Album kommt so ganz gut gelaunt rüber und auch gute Stimmung sicherlich live, wenn die Band im Molotow in der Molotow Bar spielt am Dienstag, den 10. Februar. Am Mittwoch sind die Afghan Whigs zu Gast im Grünspan, haben jetzt im letzten Jahr eine Platte veröffentlicht, Due to the Beast, und hier kommen sie mit I Am Fire. die Afghan Whigs mit ihrem Song I Am Fire. Die Band, ja, wird hoffentlich ordentlich brennen, wenn sie live spielen. I Am Fire passt ja ganz gut dazu. Im Grünspan sind sie zu Gast am Mittwoch, den 11.02. Am gleichen Tag im Molotow sind The Dust aus Berlin. Da gibt es feinsten Elektropop, mehr Elektro als Pop. Hier kommt ihr Song Receiver. Receiver, ein Song von The Dust. Die Berliner Band ist live zu erleben und zwar Mittwoch, den 11.02. im Molotow. Am gleichen Tag im Aalhaus tritt auf Steven Steinbrink. Das ist ein junger, naja, so jung auch gar nicht mehr, 26 Jahre alt ist er, Singer-Songwriter aus den USA, der letztes Jahr eine Platte veröffentlicht, Arranged Waves betitelt, sehr schönsten, ja, Folk Pop gibt's da drauf zu hören und hier kommt er mit seinem Song Animate, das Steven Steinbrink. Musik.

simple armature of your ideal world. It takes a lot to change a mind. It takes a lot to change a mind. Is it just what you say you think? Write the letter in red ink in a pale white room. It takes a lot to change a mind. It takes a lot to change a mind. Steven Steinbrink war das. Der Singer-Songwriter spielt am Mittwoch, den 11.02. im sehr gemütlichen und besinnlichen Aalhaus. Und das ganze Konzerttipp der Woche an dieser Stelle. Gemütlich und kuschelig wird's dort und genau die richtige Location für solche Art von Musik. Am Donnerstag sollten TV on the Radio im Mojo Club auftreten. Das Konzert wurde abgesagt aufgrund gesundheitlicher Probleme. Und ich glaube, es wird auch nicht nachgeholt. Also Karten könnt ihr gerne dann zurückgeben. Am gleichen Tag, am Donnerstag, den 12.02. spielen Atlas Losing Grip im Head Crash. Da passt die Band musikalisch auch hin. Hier kommt ihr Song Cast Anchor. Thought I'd see the day, but no. Das waren Atlas Losing Grip, die kommen aus Skandinavien, machen Gitarrensoli, wie sie auch wahrscheinlich Van Halen nicht besser hinkriegen würden. Und ihr könnt die Band live erleben, und zwar im Headcrash am Donnerstag, den 12. Februar. Meine Musik ist es nicht, aber mein Gott, da sind bestimmt auch Leute dabei, die das interessiert, hier, die hier zuhören. Am Freitag geht's weiter, den 13. Februar, ich hoffe, ihr seid nicht abergläubisch. Enter Shikari, auch nicht meine Baustelle musikalisch, aber egal. Die Band spielt im Docks, hat gerade eben eine neue Platte veröffentlicht mit The Mind Sweep betitelt. Und hier Never Let Go of the Microscope. Ups, da bin ich doch tatsächlich verrutscht. Jetzt kommt der richtige Player hier. Enter Shikari mit dem Song, den ich gerade spielen wollte. Like Socrates, I only graze on the slopes of the summit of my own ignorance. Like Hippocrates, I can affirm that the method of science is an appliance that emancipates us from dogma and slant and bias. Dissolve unchecked tradition, but atrocities go untouched under the guise of culture. Committed on another mind, another heartbeat, heartbeat, heartbeat. Shikari, ganz grausame Musik, aber den Menschen gefällt's. Immerhin spielen sie im Docks und kriegen das wahrscheinlich locker voll. Am Freitag, den 13.02. könnt ihr Enter Shikari eben dort euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Ich empfehle den Gang ins Centro Soziale, viel gemütlicher und viel netter und angenehmer wird es dort wahrscheinlich zugehen. Dort tritt auf Keith John Adams am Freitag, den 13.02. Keith John Adams kommt aus London, hat früher mal in den 90er Jahren bei einer Band namens Zuno Man mitgespielt, die ich selbst gar nicht so richtig kenne, muss ich zugeben, aber er macht auch seit langer Zeit Solo-Musik. Seine vierte Platte ist gerade erschienen, Rough Housing betitelt. Und da hören wir mal rein mit dem Song Hiding Things. You know that I love you. You know that I care. You know that you're deep within my heart, granddaughter. You know that I've been behaving strange. Things. Das war Keith John Adams vom Album Rough Housing, erschienen im Dezember. Und Keith John Adams, den in London lebenden Künstler, könnt ihr live erleben. Und zwar im Centro Soziale, da spielt er am Freitag, den 13.02. Wer das nicht kennt, diesen Laden, das ist gegenüber vom Knus sozusagen. Und ziemlich zentral, nicht zu übersehen eigentlich. Wen habe ich noch? Ich habe am Samstag, den 14.02., habe ich Rye X für euch. Kennt ihr alle als Sänger von The Acid, spielt live im Übrigen gefährlich. Auch da habe ich leider nichts als Klangbeispiel für euch. The Acid wollte ich nicht spielen, weil das ja schon ein Solo-Auftritt von ihm ist. Aber am Samstag ebenfalls spielt Diagrams im Molotow Sam Genders mit seinem neuesten Projekt. Hier kommt er mit Phantom Power. that old umbilical. Bring me back into the fray. I think that you are perfectly preserved. Reality, such a strange geometry. And like an origami lamp, you know I am unfolding for the hordes. I try to approach normalcy. I only run these feelings, pilfered hopes, command that this will be my last apology. Hat er mal bei Tang mitgespielt. Inzwischen macht er als Diagrams mit einer neuen Band, mehr oder weniger fast Solo-Musik. Chromatics heißt das neueste Album von Diagrams alias Sam Jandes. Und ihr könnt die Band live erleben am Samstag, den 14.02. im Molotow. Am gleichen Tag im Hafenklang sind zu Gast I'm Not a Band. Die kommen aus Berlin, haben gerade eben mit Oceans eine Platte veröffentlicht, die auch nicht wirklich mal eine Baustelle ist. Sehr viel Elektro, haut drauf Zeugs und hier kommen sie mit The Night, das Ganze am Samstag im Hafenklang. Song I'm in before. it's all I see. Spinning and spinning it to get it right. I'm shivering, that's why I'm up all night. Spinning and spinning it to get it right. I'm shivering, that's why I'm up all night. Spinning and spinning it to get it right. I'm shivering, that's why I'm up all night. Spinning and spinning it to get it right. I'm shivering, that's why I'm up all. Tja, das Ganze könnt ihr live erleben im Hafenklang. I'm not a band, hörten wir gerade. Eine Band aus Berlin. Irgendwie doch eine Band, ne? Oder? Und ja, am Samstag, den 14.02. im Hafenklang das Ganze. Ebenfalls im Hafenklang am Sonntag, den 15. Februar, spielen Viet Cong. Die Band aus Kanada gab es in der ersten Stunde bereits hier zu hören, ausführlich mit zwei Songs. Falls ihr es versäumt haben solltet, könnt ihr es nachholen auf der Homepage unter sundayservice.de im Podcast sozusagen. Ebenfalls am Sonntag spielen Team Me im Knus. Team Me kommen aus Norwegen, haben gerade eben eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Blind as Night. Und davon hören wir hier Kick and Curse. And I Team Me hörten wir gerade, die haben sich auf ihrem neuen Album Blind as Night ein bisschen zu viel gute Laune auf die Fahnen geschrieben. Klingt auch ziemlich austauschbar das Ganze. Wie viele Bands machen Musik in diese Richtung? Ich kann sie eigentlich gar nicht mehr aufzählen. Ihr könnt Team Me aus Norwegen live erleben. Am Sonntag, den 15. Februar, sind sie zu Gast im Knust. Am Montag spielt dann Mark Lanegan mit seiner Reibeisenstimme inklusive Band im Übel und Gefährlich. Hier kommt er mit seinem Song Tom Red Heart. Moment, jetzt ist da irgendwas gerade schief gelaufen mit meinem Player. Ich versuch's nochmal hinzukriegen. Das kann sich nur um ein paar Stunden handeln. Jetzt kommt aber hier Mark Lanegan. You don't love me. What's to love anyway? You don't love me. Would love be my saving grace? You don't love me. It's delirium, it's a childlike dream and it fades away. It's illusion, would love put me in my place? The illusion. The delirium. Red Heart, wir hörten einen Song von Mark Lanegan, der spielt live im Übel und Gefährlich und zwar nächsten Montag, den 16.02. An dem Tag noch ein Tipp, in der Astra-Stube spielen Bring the Morning On aus Schweden kommt die Band und hier kommt ihr Song Smile. Must we go through this without knowing anything? How many times must we go through this without knowing anything? It's cutting my heart out and it's breaking my bones into pieces. Have to be this way all the time. If I knew, I would have given up by now. If I knew, I would have given up by now. Feeble at heart, and I've got nowhere to go.